WDR 6. Meine Damen und Herren, in einer Aufzeichnung vom 22. September 1996 bringen wir Ihnen nun eine Sendung über die Ernennung zum Ehrenbürger des Herrn Heinrich Sohn der Stadt Deckelsheim in Westfalen. Heinrich Sohn war der Sohn des allseits bekannten CD- und Schallplattenherstellers Karl Heinrich Sohn. Nach dem Zweiten Weltkrieg baute er zusammen mit seinen Mitarbeitern unter ärmlichsten Umständen einen riesigen Konzern auf, dem Polyschall-Konzern. Heinrich Sohn machte sich unter anderem verdient durch seine Bemühungen, den Arbeiter- und Vorgesetztenstatus zugunsten eines familiär-mitarbeiterischen abzuschaffen. Seine Erfolge ließen da nicht auf sich warten. Doch nun, meine Damen und Herren, der Ehrenbürger der Stadt Deckelsheim. Die Laudatio hält der Bürgermeister der Stadt Deckelsheim, Hubertus Grevenkötter. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Namen der Stadt und des Stadtrates der Stadt Deckelsheim darf ich Sie hier in diesem kleinen Sitzungssaal des Quark-Hotels, des allerersten Hotels am Platze mit 6 aberkannten Sternen, recht herzlich begrüßen. Der Rat der Stadt Deckelsheim hatte diesen Ort eigentlich nicht ausgewählt, weil uns, dem Stadtrat und dem hier anwesenden Bürgermeister, der ich zu sein scheine. Das Geld habe ich ja auch nicht immer so locker in der Tasche, nicht? Und Hotels sind nun eigentlich schon einmal teuer. Wir hätten uns am liebsten den wunderschönen neu errichteten Kreissaal von unserer schönen Kreissparkasse begeben sollen, weil der, sagen wir mal, so was Feierliches an sich hat, nicht? Aber es hat nicht sollen sein. Denn der Hundezüchterverband der deutschen Dackel GmbH und Co. KG Deckelsheim war diesmal etwas schneller und hat den wunderschönen Kreissaal besetzt. Für mich, meine Damen und Herren, sind das Hausbesetzer. So, meine Damen und Herren, der Stadtrat der Stadt Deckelsheim begrüßt durch mich noch einmal recht herzlich alle Anwesenden, den ersten Vorsitzenden des Schweinezüchtervereins, Herrn Karl August Ringelschwanz. Den Vorsitzenden des Kegelvereins der Stadt Deckelsheim, Herrn August von Kugel. Den Stadtbaurat der Stadt Deckelsheim, Herrn Adalbert Heinz Lego. Den ersten Vorsitzenden und Vorsitzenden des Aufsichtsrates des Medizinischen Institutes für Rosa Transplantation, Herrn Hubert Garfert. Meine Damen und Herren. Den Brandmeister und Vorsitzenden der Unfreiwilligen Feuerwehr der Stadt Deckelsheim, Herrn Eduard Feuerschlucker. Den Vorsitzenden der Gemeinen Gastwirtschaften GmbH der Stadt Deckelsheim und Vorsitzenden für den Verein Trunksüchtiger Raufbolde, Herrn Jörg Schluggebier. Den Vorstandsvorsitzenden des Singdrossel-Schlachtverbandes, Herrn Ralf Otto Kilian. Dem Vorsitzenden des Knopfhoff-Professorenverbandes, Herrn Joachim Blublatt, den Sie ja auch schon aus dem Fernsehen kennen. Recht herzlichen guten Tag, Herr Blublatt. Den Aufsichtsratsvorsitzenden der Kronos Industrie, Herrn GmbH, Herrn Ulrich Kienzle. Den Vorsitzenden des Obdachlosenverbandes der Glatzköpfe, Herrn Bodo Hauser. Und last not least, ganz besonders und herzlich und inbrünstig, den Bademeister von den Freibad hier. Herrn Clemens Planschbeck. Bitte einmal um Ruhe, meine Damen und Herren. Der Stadtrat der Stadt Deckelsheim hat mich beauftragt, den einzigen Tagesordnungspunkt zu erfüllen, der hier seit einiger Zeit schon auf meinem Papier weilt. Es ist der Tagesordnungspunkt, der so lautet, ich darf einmal verlesen, Ehrenbürger zu bzw. Anerkennung der Stadt Deckelsheim ist an den großindustriellen Schallplattenkonzern Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Heinrich Sohn zu verleihen. Meine Damen und Herren, bei dieser Gelegenheit darf auch ich Sie noch einmal recht herzlich begrüßen, Herr Heinrich Sohn. Guten Tag. Ich darf recht herzlich begrüßen dem seine Alte, seine Ehe... dem seine Frau, Frau Hertha Elisabeth Sohn, geborene Tochter, dem Herrn und Frau Sohn, ihr Sohn, Herrn Hannes, Peter Sohn, dann dem neben dem Herrn Sohn sitzende und wie man sie ja noch sieht, noch lebende und sich seines Rentnerlebens und seiner scheinbaren Rüstigkeit erfreuende Opa von dem Herrn Sohn und dem Uropa des Herrn Hannes Peter Sohn, Herrn Karl Sohn. Auch Ihnen einen guten Tag, meine Damen und Herren. Ja, Herr Hannes Sohn ist demnach der Ursohn, also der Enkelsohn von Herrn Karlsohn. Und Herr Sohn ist der Enkelsohn von Herrn Karlsohn und Frau Sohn hieß früher Tochter. Also der Sohn ist der Sohn der Tochter des Herrn Sohn. Der Vatersohn ist der Enkelsohn von Herrn Karlsohn und Vater von Herrn Hannes Petersohn. So geht's. Einzelne Fragen können Sie ja meine Frau fragen, die weiß in diese Verhältnisse besser Bescheid. So, meine Damen und Herren. So, meine Damen und Herren, lieber Herr Sohn, Sie haben sich um das Ansehen der Stadt Deckelsheim verdient gemacht. Sie haben, wie kein anderer es verstanden, uns mit Rat und Tat hilfreich im Wege gestanden zu haben. Und mit Ihrem Fleiß, es muss wohl ein Druckfehler sein, haben Sie, ich weiß gar nicht, was da zu lachen gibt, haben Sie etwas geschaffen, was bisher noch niemandem vor Ihnen geglückt ist, nämlich einen Konzern aufgebaut, den wir in der Gegend eigentlich gar nicht brauchten, der mittlerweile schon so groß geworden ist, dass er eigentlich schon aus allen Nähten platzen müsste und unsere schöne Gegend hier verschandelt. Herr Sohn, ich bitte um Ruhe. Herr Sohn, ich habe einmal mitbekommen, dass Sie ein ausgesprochen sparsamer Mensch sein sollen, der so gut wie überhaupt keinen Wert darauf legt, mit seinem angehäuften Reichtum herumzuprotzen. Ich muss Ihnen da ganz ehrlich sagen, Herr Sohn, wenn ich so viel Geld besitzen würde, wie Sie es haben, ich glaube, ich würde das Geld lieber verblassen und mir, möchte ich mal beinahe sagen, den Lorenz auf den Arsch in Casablanca scheinen lassen. Nun ist in Ihrem Leben sicherlich nicht alles so glimpflich verlaufen, wie Sie es sich immer vorgestellt haben, denn auch Sie mussten erfahren, der Geist ist willig und das Fleisch ist billig oder so ähnlich. Sie haben immer schon gegen Vetternwirtschaft und Teamwork-Geist im industriellen Terrain eine Aversion besessen und das deckt sich ja jetzt auch mit meinen Vorstellungen. Sie sagten sich nämlich immer, und das spricht für Ihre geniale Intuition, Compagnon ist Lompagnon. Sehen Sie. Ja, sehen Sie. Und genau, das ist gar nichts zu lachen, meine Damen und Herren. Das ist eine ganz ernste Sache. Ich habe es selbst erlebt. Und sehen Sie, genau dasselbe habe ich nämlich auch schon selbst erlebt, Herr Sohn. Da hatte ich einen Bekannten, das war damals eigentlich schon eher so ein Freund, der mit mir einen ökumenischen Kanükelzüchterverein gegründet hatte. Und es war eine ganz tolle Idee. Es war eine ganz tolle Idee, katholische und evangelisch-lutherische Kanickel unter einem Stalldach zu vereinigen. Ne? So, wie gesagt, dachten wir dann damals. Aber ich war nun für die katholischen Häschen verantwortlich, nicht? Und mein Bekannter für die evangelischen. Ich muss gestehen, wie das eigentlich noch genau war, weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, die Häsin, also die katholische, die wollte den evangelischen Kanickel-Rammler irgendwie balzen. Ne? Oder ich weiß ja auch nicht, wie man das genau nennt. Und wie es das Schicksal das wollte, da hatte natürlich die katholische Kanickelmutter für ihre Kanickeltochter wohl nichts übrig, weil der evangelischen mit ihren Bräuchen auch wohl ein bisschen freizügiger zu sein schien. Nicht? Und die durften offensichtlich auch schon mal der Geranien im Stadtpark anknabbern. Da ging sozusagen, wenn man so sagen will, die Geranien in eine Wicke, nicht? Aber meine Damen und Herren, ich bitte doch mal um Ruhe, aber das wollten ja jetzt nun die katholischen Eltern nicht, nicht? Also dann kriegten sie. Moment. Und jedenfalls, das wollten die katholischen Eltern nicht, jedenfalls kriegte ich dann selber so eine horrende Rechnung vom Ordnungsamt, weil die Blumen im Stadtpark so abgefressen aussahen, nicht? Und nun war das ausgerechnet in der Zeit, wo bei uns in Deckelsheim die Landesgartenschau des Landes Nordrhein-Westfalen stattfinden sollte. Die Nordrhein-Westfälische Kommission entschied dann, dass Deckelsheim nicht für eine Landesgartenschau geeignet sei, weil es da so widerlich kleine Kanickelviecher gibt, die alles kurz und klein fressen würden, nicht? Es sei den Zuschauern ja nicht zuzumuten, auf entlaubte Bäume und abgefressene Blumengestrüpp zu gucken, nicht? Das könnte man sich ja nicht mit angucken. Und da blieb uns dann damals nichts anderes übrig, als der Kanickels einen vom Kopf zu hauen. Nicht? Ja. Damit sie nämlich endlich mal wussten, wo der Hase herzulaufen hatte. Es hat dann auch gar nicht mehr lange gedauert. Da bin ich dann mit meinen Bekannten an die Köppe geraten, um dann, sagen wir mal, endgültig aus diesem sehr unseriösen Geschäft auszusteigen. Sie sehen, dass ich es also sehr verstanden habe, so wie Sie, Herr Sohn, die ganze Sache lieber mit unbekannten Leuten anzupacken. Ja, es ist sogar so, dass ich meinen Bekannten auch nicht mehr angucke, weil der guckt mich ja auch nicht, nicht? Gehen wir immer auf andere Straßenseite, wenn der eine den anderen sieht. Und das muss ja alles nicht sein, meine Damen und Herren. Übrigens, wenn ein Auswärtiger den Namen unserer Stadt hört, dann kann er grundsätzlich schon einmal nichts damit anfangen, weil er den Namen nämlich noch nie gehört hat. Also, Deckelsheim ist ein Ort, von dem kein Schwein etwas weiß, geschweige denn etwas wissen will, nicht? Und dabei liegt unser Deckelsheim mitten in einer schönen Bördelandschaft und kann sich bezogen auf die herrlichen Kuhgerüche durchaus riechen lassen, meine Damen und Herren. Sogar der berühmte Schriftsteller aus Amerika, Herr Ernest Hemingway, oder wie der hieß, war schon einmal hier und betrachtete unseren Ort als den so wörtlich wohl uninteressantesten Ort der Welt, nicht? Wo der Langeweile 1000 Quadratmeter groß ist. Und die Menschen seien hier viel zu ehrlich, die Wahrheit wolle niemand wissen. Und da habe ich bei meiner philosophischen Art mich auch ertappt gefühlt und ihm geantwortet, dass die Wahrheit, so wie wir sie kennen, immer nur vom einzelnen Menschen gemacht wird, während die sogenannte Wirklichkeit einfach vorhanden ist und eine ihm eigene Wahrheit besitzt, meine Damen und Herren, über die keine Wahrheit bestimmen kann. Hemingway hatte einen schönen Ausdruck für Deckelsheim. Die Stadt wurde bezeichnet als Wuff. Hören Sie gut zu. Eine very unimportant village. Übersetzt heißt das eigentlich ein sehr unwichtiges Dorf. Eigentlich ist eine so Unverschämtheit. Denn wir sind hier eine Stadt Deckelsheim, nicht? Naja. Lassen Sie es mich so erklären. Deckelsheim ist sozusagen die Toskana von Westfalen, wo auch schon mal der Schweinezucht vorherrscht, nicht? Und wir haben auch die einzige Monokultur in der Agrarwirtschaft. Wir bauen nämlich blauen Raps an. Sie sagen, das gibt's gar nicht. Doch, gibt's. Nur in Deckelsheim. Unser Raps ist ein Produkt, kann man sagen, aus der Chemieindustrie. So eine Art Kreuzung zwischen Stiefmütterchen und dem Raps. Nachteil der ganzen Sache ist, der stinkt so unheimlich nach vergammelten Margariten. Sie wissen ja, wie man den Riechapparat mit sowas in die Bredouille bringen kann, ne? Ich sagte eben Monokultur in der Agrarwirtschaft. Das hat eigentlich, muss man sagen, eigentlich auch mal etwas Anrüchiges an sich, weil die Leute meinen, die Bauern hier, die könnten nichts anderes als den Raps anzubauen. Ist aber weit gefehlt, meine Damen und Herren. Ne? Das stimmt natürlich nicht. Durch die Schallplattenfirma in unserer Stadt haben wir jetzt auch seit geraumer Zeit eine Stereokultur. Und das ist unter anderem auch der Punkt, wo ich selbst sogar sagen kann, hier zumindest begrifflich, also Stereo gesehen, die Schallplattenfabrik in Deckelsheim, meine Damen und Herren, ihre Daseinsberechtigung. Sie wissen selbst, Herr Sohn, damals war ich nicht gerade sehr begeistert von dem Gedanken, dass inmitten dieser schönen monokulturellen Schweinezucht Rapsbördegegend nun plötzlich aus dem Nichts heraus eine Schallplattenfirma einfach dahin gepflanzt worden ist. Das ergab einfach keinen Sinn. Denn was wollten wir denn mit einer Schallplattenfirma? Das wollte ich Sie mal fragen. Ne? Die hätte man zu damaliger Zeit vielleicht auf der Weide dusseligen Kühen an den Kopf knallen können. Aber selbst das hätte wohl jeglichen Sinn entbehren müssen. Wie dem auch sei, ich denke heute etwas anders darüber, Herr Sohn. Sie, Herr Sohn, waren und sind penibel sparsam und sind hier auch... Sie sind hier in Deckelsheim geboren worden und aufgewachsen zu einer Zeit, wo ich als Quark wohl noch im Schaufenster war. Sie haben vor einigen Jahren eine Stiftung ins Leben gerufen und die Stiftung hieß Hilfe für HIV-negativ infizierten Raps. Ich weiß, Sie alte Haudegen, dass Sie die Stiftung aus steuerlichen Gründen... ich wollte mal sagen... Lassen wir das mal so liegen, das Thema. Ich möchte mich noch entschuldigen, dass jemand, den ich heute eingeladen hatte, nicht gekommen ist, beziehungsweise nicht kommen konnte. Es ist der Bürgermeister der Stadt Warhausen, unserer Nachbargemeinde. Denn der Herr Bürgermeister hatte wohl das Pech, in seinem Urlaub einem kleinen Unfall zum Opfer gefallen zu sein. Wie mir berichtet wurde, hat er im Bodensee bei Lindau wohl geschnorchelt und wurde in einer Tiefe von etwa 15 cm von einer Koralle in den Schnorchel gebissen. Und er hat dann wohl keine Luft mehr gekriegt, nur Wasser. Und jetzt liegt er da mit dem Wasserbauch in einem Krankenhaus, auf dem Wasserbett. Seine Frau geht's auch nicht besser. Die ist in Lindau auf einem Gartenschlauch gefallen und so unglücklich, dass nur jetzt der Schlauch, so hat er wohl den Mund auf, sich so in ihren Hals verfranst hat, dass auch sie ins Krankenhaus kam und die Doktoris haben sie dann den Gardena-Gartenschlauch mit dem anderen Schlauch aus ihrer Magengruft herausgepult. Das hat wohl ein bisschen länger gedauert mit ihrer Rekonvalenz. Aber ich soll sie jetzt bestellen, dass auch sie auf dem Weg der Besserung liegen geblieben ist, meine Damen und Herren. So, meine Damen und Herren, Herr Sohn, würden Sie nunmehr die große Güte haben, zu mir zu eilen, denn ich habe heute die genugtuende Aufgabe, Ihnen die Ernennungsurkunde zur Ehrenbürgerschaft der Stadt Deckelsheim zu überreichen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, in der Ernennungsurkunde steht: Hiermit ernennt der Stadtrat der Stadt Deckelsheim die Vorsitzenden sämtlicher Vereine in Deckelsheim und bla bla bla. Sie kennen das, was da wohl noch kommt. Sie können ja lesen, ein bisschen arbeiten sollen Sie auch schon mal. Zücken Sie Ihre Brille jetzt. Ernennt der Stadtrat der Stadt Deckelsheim die Vorsitzenden sämtlicher Vereine in Deckelsheim, Sie, Herrn Heinrich Sohn, zum Ehrenbürger der Stadt Deckelsheim, dazu recht herzlichen Glückwunsch, Herr Sohn. Danke. Herr Sohn, nachdem ich nun eine Laudatio über Sie abgehalten habe, möchte ich auch Sie persönlich einmal bitten, einige Worte an die hier anwesende Öffentlichkeit zu verschwenden. Seien Sie bitte hier mit Ihren Worten nicht so geizig wie im richtigen Leben. Es macht einen schlechten Eindruck. Okay. Dankeschön, Herr Bürgermeister. Dankeschön. Danke, Herr Bürgermeister. Meine Damen und Herren, es ist schon ziemlich lange her, als ich auf die Idee kam, aus meinem bisherigen Leben einen Sinn herauszupulen, nicht? Zu Anfang keimten in mir und meiner Frau die Ideen, eine neue Ferkelzucht GmbH zu gründen, um später einmal davon leben zu können. An dieser Ferkelzucht war natürlich auch schon rein von der Idee her nichts abzugewinnen und deshalb fiel uns dann auch wie aus heiterem Himmel eine viel bessere Idee ein. Wir wollten Spanferkel züchten, die schon zu Lebzeiten auf einem Spieß sich zu drehen hatten und nur noch gebraten zu werden brauchten, nicht? Aber diese wirklich eigentlich innovative Idee hatte den Haken: immer, wenn der Spieß durch das arme Viech zu gehen hatte, da bekam das jeweilige Ferkel gleich so Herzrhythmusstörungen und starb an einem Herzschlag. Manch anderes Vieh wäre vor Schreck an einem Schlaganfall gestorben, nicht? Und das musste ja auch alles nicht sein, meine Damen und Herren. Wir bekamen unendliches Mitleid mit den Geschöpfen und so entschlossen wir uns zunächst, eine Lungenheilstätte hier in Deckelsheim zu öffnen. Es sollte schön gelegen sein hier in Deckelsheim, neben der Bleihütte und den chemischen Dreierbetrieben. Und dieser Platz neben der Industrie war deshalb so schön gewählt, weil wir und ich und meine Frau dachten, man müsse den schon ohnehin an verschiedenen schweren, unheilbaren Lungenkranken sozusagen das letzte Geleit zu ermöglichen und dass möglichst schnell die giftigen und lungenzersetzenden chemischen Verbindungen haben dann ihren Beitrag geleistet, den Kranken so schnell wie möglich ins Jenseits zu befördern. Aber das war dann auch nicht so ganz das Gelbe vom Ei, nicht? Denn wir konnten es nicht mit angucken, wie hunderte und aberhunderte röchelnde und den letzten Schleim ausbrechenden Menschen hier die Gegend mit ihren Exkrementen die Gegend verunstalteten. So kam es denn, dass es nötig wurde, dass unser Haus irgendwann einmal dringend renoviert werden musste und uns fehlten die nötigen Frontplatten an unserem Hause. Zu dieser Zeit existierte in Deckelsheim leider noch kein Baumarkt und so waren wir leider gezwungen, aus der Not eine Tugend zu machen. Und meine Frau stellte dann ihre Schallplattensammlung zur Verfügung und so haben wir dann unser Haus mit Schallplatten vertäfelt, nicht? Und dann aber, Not macht erfinderisch, meine Damen und Herren. Und dann aber ging der Zirkus erstmal richtig los. Es waren nämlich nicht genügend Schallplatten da und wir kamen dann auf die Idee, selbst eine Schallplattenfabrik zu bauen, um mit den bei uns selbst hergestellten Schallplatten den Rest des Hauses zu renovieren. Der heutige Ausstoß an der Herstellung von Schallplatten bzw. CDs beträgt heute ca. 100.000 Stück pro Tag. Das ist, finde ich, mehr als genug und wir sind mit unserem Produkt auch sehr zufrieden. In früheren Zeiten ist es schon aber mal vorgekommen, dass sich unsere Kunden beschwerten, weil unsere Schallplatten einen etwas scharfen Rand besäßen und sich so mancher darin geschnitten hatte. Da haben wir dann unseren Kunden dann so zu unserer Schallplattenlieferung immer noch so einen Verbandskasten mit 157 Metern Mullverband mitgegeben, ne? Wir haben dann zu dieser Zeit mehr für die Mullbinnen ausgegeben, als wir an Schallplatten verkauft hatten, ne? Ja, das waren wirklich grausame Zeiten. Ganz grausam. Und wir mussten uns einen neuen Werbeslogan einfallen lassen. Weil wir aber auch damals schon nur an unseren Gewinn ja leider denken mussten, deshalb wollten wir ja gar nicht, haben wir den Zustand der Schallplatten nicht verändert, sondern im Gegenteil, wir haben unsere Schallplatten noch schärferen Rändern verpasst. Dann hieß plötzlich unser Motto, scharfe Musik auf scharfen Scheiben. Wir waren schon damals im Jahre 1956, lassen Sie mich sagen, der Welt um einige Jahrzehnte voraus und sind genau genommen noch immer der Zeit voraus. Denn bei uns war nicht wie heute Multimedia angesagt, sondern Multipraktika. Denn mit unseren Schallplatten können Sie nicht nur Musik hören, sondern Sie konnten und können heute noch unsere scharfen Scheiben als Dosenöffner benutzen oder als preiswerte rotierende Klinge in einer Brot- und Wurstschneidemaschine. Praktisch, praktisch, meine Damen und Herren. Das sind wir. Allerdings haben sich dann auch erhebliche Nachteile gezeigt. So mancher Gangsterband in unserer Stadt ist nämlich auf die Idee gekommen und hat mit unseren Schallplatten Frisbee gespielt. Sie können sich ja sicherlich vorstellen, was es heißt, wenn da so eine frisch geworfene und dabei heftig rotierende Schallplatte so manchem Passanten der Kopf buchstäblich abgesägt worden ist. Ja, hier. Hier, mein Nachbar, Franz Granzgötter. Als Betroffener wusste sicherlich ein Lied davon zu singen und deshalb sieht man den auch heute so wenig, nicht? Soweit ich weiß, hat er wohl letzte Woche ins Gras gebissen, also Auch so manche Hühnerfarm und Schlachtanstalt hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unsere scharfen Scheiben benutzt, um Abertausenden von Hühnern den Kopf abzusäbeln. Pfui Teibel! Das ist eine ganz schöne Schweinerei, wollte ich sagen. Dennoch, meine Damen und Herren, Hallo. Dennoch überwiegen allerdings die Vorteile unserer Platte. In einem 6-fach-CD-Wechsler gesteckt, können Sie mit unseren CDs Zwiebeln schneiden, Bandnudeln herstellen, Eier in Scheiben zerteilen, Tomaten und Paprika schneiden, Konfetti aus Papier herstellen, auf Karneval unseren Schwachsinn. Nee. Eine kurze Bilanz zeigt uns, dass wir hier auf dem richtigen Wege sind mit unserer Platte. Auf einem Deckelsheimer Einwohner kommen 1000 scharfe Scheiben pro Sekunde und 100 abgesäbelte Köppe. Wir haben uns darüber hinaus natürlich auch mit dem Umweltschutz beschäftigt. Es entstehen ja bei der CD und bei der Schallplatte chemische Abfallprodukte, die hochgiftig sind und so manchem Mitbürger der Stadt Deckelsheim und den Anwohnern der Nachbargemeinden leider das Leben schon zur Hölle gemacht haben. Das Toxikologische Institut Warhausen gab es kürzlich das Ergebnis einer Untersuchung bekannt, wonach an den giftigen Dämpfen, die unsere Fabrik ausdünstet, nur noch 15 Mitbürger der Stadt Deckelsheim an einem Lungenkarzinom krepieren pro Woche, nicht? Das ist etwa ein halber Mitbürger weniger als noch vor 20 Jahren, meine Damen und Herren. Ja, ist das nicht herrlich, nicht? Ja, nur, meine Damen und Herren, nur mit Fleiß und festem Willen sind nämlich Ergebnisse zu positivieren. Und nicht nur reden, meine Damen und Herren, auch Daten folgen lassen. Meine Damen und Herren, nicht immer ist allein der Profit in einem Unternehmen wichtig. Auch die damit zusammenhängende Menschenführung. Wir haben es geschafft, unsere Mitarbeiter jetzt noch williger zu machen, als sie es noch vor Jahren waren. Wir konnten jetzt jene störrisch reagierende Mitarbeiter weniger Folterkammern in unseren Kellern der Firma darbieten. Wir haben auch schon mal daran gedacht, endlich die Prügelstrafe abzuschaffen. Aber für besonders hartnäckige Fälle haben wir ja noch unseren herrlichen scharfe Scheibe, mit denen man... meine Damen und Herren, ich darf einmal um Ruhe bitten. Meine Damen und Herren, uns war seit jeher daran gelegen, auch das Mittagessen in unserer Kantine zu verbessern. In einem Kubikmeter Kartoffelsalat sind jetzt nur noch 2.145.625 Staphylokokken enthalten, sodass sich mit ein wenig Glück die Gesundheit des Mitarbeiters erhalten lässt, ohne dabei, dass sie da gleich erkranken, nicht? Auch die Salmonellenquantität von 6,1 Milliarden konnten in unserem Sohleiern erhalten werden und mit Abkochen der Eier hätten wir sicher ein Massensterben der Salmonellen herbeigeführt und deshalb haben wir die Gaszufuhr für die Gasherde in unserer Kantineküche gesperrt. Man hat ja an und sich auch Mitleid mit den Viechern, nicht? Wir haben dann noch vor einigen Jahren die Stiftung Hilfe für HIV-negativ infizierten Raps ins Leben gerufen, in der wir versucht haben, unsere Mitarbeiter auszunutzen. Wir sahen hier ausgiebig steuerliche Vorteile. Ja, da haben wir uns mal wieder etwas einfallen lassen, nicht? Selbst wir waren zunächst verblüfft. Mit welchem Interesse unser HIV-negativen infizierten Raps gewidmet wurde. Doch wir wussten damals schon, die einzigen, die nun ganz perplex und mit völliger Hilflosigkeit reagierten und bis heute noch kein steuerlicher Abzug getätigt wurde, das waren die Finanzämter, die mit HIV-negativ infizierten Raps nun aber auch wirklich gar nichts anzustellen wussten. Übrigens, wir bis auf den heutigen Tag auch nicht. Die haben sicherlich gedacht, na, der alte Sohn ist wohl auch schon so langsam auf den absteigenden Ast und bedarf einer finanziellen Hilfe, damit der alte Bock endlich mal Ruhe gibt, nicht? Sehen Sie, das sind Einfälle, die uns nicht nur eingefallen sind, sondern haben auch Taten folgen lassen, meine Damen und Herren. Bei der Gelegenheit darf ich mich noch bei meiner eigenen Frau recht herzlich bedanken, die mir bei all meinen Taten hilfreich gewesen ist und natürlich auch unserem Bürgermeister, der es trefflich verstanden hat, mich manchmal mit seinen Stänkereien praktisch hat erst wach werden lassen und natürlich Ihnen, meine Damen und Herren, die hier so zahlreich erschienen sind und mich derzeit mit Ihrer Anwesenheit zutiefst gelangweilt haben. Danke sehr, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Sohn. Vielen Dank, Herr Sohn, für dieses überflüssige Geschwätz. Mit welchem Sie hier mich und die anderen Damen und Herren an den Pfahl der Bedeutungslosigkeit genagelt haben. Nicht nur der. Heute ist mir zum ersten Mal in meiner Laufbahn klar geworden, was es heißt, von Morbidität, Gängeltum und Schleimerei vom Sockel gerissen zu werden. Das öffnet mir mal wieder die Augen, meine Damen und Herren. Das ist mal nötig. Meine Damen und Herren, wie ich unlängst gesehen habe, sind noch einige Gäste hier heute hereingeschneit, die der heutigen Ernennung des Herrn Heinrich Sohn zum Ehrenbürger der Stadt Deckelsheim nicht mehr mitbekommen haben. Ich darf begrüßen nachträglich Frau Elvira Spritteule, die Vorsitzende des Aufsichtsrats des hier ansässigen Spirituosenkonzerns Feichlinge GmbH. Toll, Frau Spritt, scheint aus einem länger währenden Urlaub zu uns geschneit zu sein, denn ihr Teng verrät das. Diese herrliche Bräune, die an eine 13-tägig gebrauchte Unterhose erinnert. Einen schönen guten Tag, Frau Spritt. Es freut mich sehr, Sie hier heute begrüßen zu dürfen. Ja, meine Damen und Herren, Frau Spritt hat seit Jahren ein Leberleiden, an dem sie herumnagt und so trotz Geld und Hab und Gut nicht immer einen guten Lebensrhythmus findet. Deshalb ist es für mich ganz besonders herzerfrischend, dass sie heute unter uns weilt. Ja, ich weiß ja selbst, Frau Spritt, Sie sind schon sehr oft krank gewesen, also sind Sie sozusagen eine Frau, die fast jährlich dreimal, wenn man so will, in eine Kuhle tritt. Das ist schwer, aber auf der anderen Seite auch aushaltbar. Ich kann Ihnen von meiner Seite nur raten, tun Sie mal was für sich. Sie sehen so etwas ausgehungert aus. Ich habe mein Müsli vergessen. Was ist? Ach so, Sie haben Ihr Müsli vergessen. Ja, also, wissen Sie, das lassen Sie mal besser sein. Ich weiß das aus eigener Bekanntschaft. Da war eine Bekannte, die wollte auch mal so gesund leben und hat immer was aus dem Reformhaus gefressen, nicht? Und so sah die nachher hinterher auch aus, wie reformiert. Ich sage Ihnen das aus eigener Erfahrung. Außerdem, wenn Sie so aus dem Reformhaus leben, ich weiß nicht, wie alt Sie sind. Ich meine, Sie machen das ja dann auch keine 50 Jahre mehr, nicht? Das Einzige, was Ihnen höchstens passieren kann, ist, Sie könnten gesünder sterben, aber dann, Frau Spritt, muss ich sagen, leben Sie lieber mal drauf los, ruhig schon mal einen Hamburger reinschieben in der Luke oder saufen sich abends mal so ein kleines Bier, nicht so maßvoll, und damit die Nieren es Ihnen danken werden. Gehen Sie mit Ihrem Mann auch mal wieder im Bett. sodass de Wallungen wieder mal anfangen zu wallen. Wirklich. Ja, wirklich. Sie sehen heute so klatterig aus. Sie könnten viel für ihr Ableben. Für ihre Gesundheit tun, ne? So, lieber Herr Sohn, nochmals danke ich für... Kinders, was lacht ihr heute hier? Also wirklich unglaublich hier. So, lieber Herr Sohn, nochmals danke ich Ihnen für Ihr eben gehaltenes Plädoyer. Ja, Frau Sprit, gucken Sie sich mal den Herrn Sohn an, nicht? Der, wie man unschwer sieht, sich auch mal einen genehmigt und auch schon mal die Kartoffeln nachnimmt am Tisch, ne? Wenn's der Pansen befiehlt. Man sieht ihm auch an, dass er den Schokoladenpudding, also den Nachtisch, nicht immer verschmäht. Man sieht auch, dass bei ihm der Herzkranzgefäße sich erweitert haben, so wie er seine Fabrik erweitert hat und seine Kragenweite natürlich, nicht? Und erweitert hat sich dem auch sein Portemonnaie. Er ist, wie ich es jetzt auszudrücken pflege, eine personifizierte Zufriedenheit, nicht? Wie gesagt, nicht? Gesundheitlich tritt er weniger in eine Kuhle als seine Alte. Seine Ehegattin, meine ich. Die nämlich auch versucht, durch ständiges sich schlank halten, sich sozusagen die Gesundheit vom Leibe hält. Ja. Ich weiß, liebe Frau Sohn, dass Sie momentan nämlich eine Schlankheitskur machen, weil Ihr Sohn, der Herr Hannes Petersohn, bald Polterabend hat und Sie wollen sich natürlich an diesem Abend mal ordentlich den Pansen vollschlagen. Kann man verstehen. Aber sehen Sie bloß zu, Frau Sohn, dass Sie nicht allzu viel sich in den Rippen schlagen, sonst wird nämlich aus dem Polterabend schnell ein Folterabend. Und das sehen wir hier nämlich gar nicht gerne. Ja. Herr Sohn, Sie hatten vorhin angesprochen, dass es damals für Sie schwierig war, einen angemessenen Standort für die Fabrik zu finden und nun auch noch das Pech hatten, sich neben einer Lungenheilstätte da niederzulassen. Ich kann mich an diese Zeit selber noch sehr gut erinnern. Nicht, dass ich jemals etwas gegen die kranken Leute gehabt hätte, aber diese Lungenkranken, die wir damals bei uns beherbergten, waren alles andere als disziplinäre Gesellen. Die waren so richtig frech. Erst gingen die, weil sie meinten, sie würden dann wieder besser werden, dann in unsere Binden in Deckelsheim, haben sie da abgeklappert. Dagegen war noch nicht mal was gegen zu sagen. Aber es ist nicht selten vorgekommen, dass die bei uns zu Hause gerne Pingelmännchen gespielt hatten. Kennen Sie selber noch, als sie Blagen waren, meine Damen und Herren, da schält man einfach bei wildfremden Leuten eine Haustür und nimmt dann schnell die Beinkes in der Hand. Das haben sich diese TBCler auch gemacht. Nur mit dem kleinen Zusatz Spaß, dass die vor dem Weglaufen immer in unsere Briefkästen gekotzt haben. Wissen Sie, vorher so eine Pizza gefressen und nicht vertragen und dann sowas, nicht? Also, ich fand und finde das einfach widerlich und ekelhaft. Naja, die haben es ja dann auch wenig später dafür dann ins Gras beißen müssen, ne? Weil sie sich irgendwann an der Pizza verschlucken. Ich mag das Zeugs persönlich ja sowieso nicht besonders, dieses harte, trockene Gedöne, da muss man immer nach dem Essen seine dritten Zähne neu einnorden, ne? Und ich finde, das muss doch nicht sein, meine Damen und Herren. So, meine Damen und Herren, ich habe gerade noch einen ganz netten Gast, so ganz und gar vergessen, der gerade wie es gekommen ist. Ich habe damit jetzt eigentlich selbst auch gar nicht gerechnet. Es ist nämlich der Herr Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Helmut Kohl, meine Damen und Herren. Ja. Ja. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit hatte ich jetzt auch nicht gerechnet, finde es aber auch sehr schön, dass Sie hier sind. Was ist? Ich wollte schon gerne eine kleine Rede halten. Ach so, ja, das können Sie ja. Sie können hier eine kleine Rede. Meine Damen und Herren, Herr Dr. Kohl wünscht hier noch eine kleine Rede halten zu dürfen. Das darf er und soll er auch, aber nicht so lange. Herr Dr. Kohl, ich bitte Sie nun, das Podium zu besteigen. Bitte schön. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitbürger der Stadt Deckelzahn, ich freue mich außerordentlich, hier in dieser schönen deutschen westfälischen Bördemetropole hausen zu dürfen. Wir ehren heute einen Mann, der für uns und unserem deutschen Vaterland und dieser Stadt einen Bärendienst, einen wichtigen Beitrag dazu geleistet hat und noch tut, für eine menschlichere Gesellschaft nicht nur einzutreten, sondern nach den Worten auch Taten folgen zu lassen. Sie haben Geschichte geschrieben. Genau wie ich es auch tue. Sie haben Menschen zueinander geführt, verschiedene Schichten der Bevölkerung in ihrer Fabrik arbeiten lassen, die eigentlich gar nicht zueinander passen. Ich habe viele ihrer Bücher gelesen, darunter auch das Buch Erfolg durch Schreiben. Darin, meine Damen und Herren, wird unmissverständlich niedergelegt, wie Sie es geschafft haben, Herr Sohn, mit Schleimerei und Anbieterung an den nächsten Vorgesetzten, den Sie sahen, die Karriereleiter mit nur wenigen Schritten zu erheischen. Und irgendwann war es dann soweit, da waren Sie ganz oben. Jetzt, lieber Herr Sohn, schleimen wir hier alle vor Ihnen. Und biedern uns an, weil wir es noch nicht so weit gebracht haben wie Sie. Also ich, der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, diesem unserem deutschen Vaterland, kann Ihnen nur sagen, wie du mir, so ich dir, Herr Sohn. Dankeschön. Nochmals danke ich Ihnen für die geleistete Arbeit und möchte Sie auch weiterhin in Ihrer Schaffenskraft nicht einrosten lassen, Herr Sohn. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, das Beerdigungsinstitut von Deckelsheim hat mich beauftragt, noch einen Gast anzukündigen, der eigentlich gar nicht mehr auf der Welt ist. Was sucht er dann hier? Er möchte ebenfalls noch eine kurze Rede halten. Es ist der ehemalige Ministerpräsident des Landes Bayern, Herr Dr. Franz Josef Strauß, meine Damen und Herren. Humor ist Chaos, meine Damen und Herren. Das ist es, Herr Bürgermeister. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Der ehemalige bayerische Ministerpräsident, der ich selbst bin, hat zu dem heutigen Abend nur eins zu sagen. typisch Zerbrechen. Was Sie hier an Obszönitäten, Frivolitäten, Absurditäten und Nonsensitäten von sich gegeben haben, spottet jede Beschreibung um. Was hat man da gehört? Da ist einer der bauten Schallplattenfabrik in einer Bördelandschaft neben einer Lungenheilstätte. Da wird geredet über auf wie viel Kubikmeter an Kartoffelsalat auf eine Person im Jahr kommen. Da sich die Frau Schnaps, Verzeihung, Frau Sprit, dass sich die Frau Sprit sich ungesund ernähren soll, weil sie dann gesünder aussehen würde. Das ist ein Paradox. Das ist schön, aber auch obszön, meine Damen und Herren. Erlauben Sie mir einiges darüber zu verlieren, was Herrn Sohn angeht. Er war und ist sich seines Fleißes und seiner Strebsamkeit bewusst und hat vieles bewegt. Sein Hintern hat er bewegt. Vom Schreibtisch zur Schreibtischlampe. Wenn Sie wirklich gearbeitet hätten oder würden, dann hätte ich gesagt, Sie sind ein Bayer. Aber realitas sieht es anders aus. Wie viele andere Industrielle haben Sie sich nicht von der Stelle bewegt und auch nicht gearbeitet? Dann hätte ich gesagt, Sie sind ein Preis. Nicht, dass Sie meinen, ich hätte irgendetwas gegen Herrn Sohn. Ich kann nur sagen, mit Neffen und Nichten. Denn ich will keineswegs verhehlen, dass nicht auch ich einmal für einige Zeit als Zahlpreis mich verhalten habe. Selbstverständlich liegt in jedem Bayern auch der Zahlpreis. Wie es auch einem Bayern, aber das ist wesentlich seltener. Was anderes haben Sie doch nicht erwartet, meine Damen und Herren. Was ich damit ansprechen will, ist, dass Herr Sohn sich nach meiner Überzeugung in der falschen Partei war und noch ist. In der SPD. Und sozial penetrant und damisch. Und jetzt hören Sie gut zu, Herr Sohn. CSU steht für christlich, sozial und unfähig. Verzeihung. Und unaufhaltsam. So. Wir sind auf dem Vormarsch. Und Sie haben den Rückmarsch angetreten. Ich kann mich noch gut erinnern, Herr Sohn, wie wir damals vor 16 Jahren einen heftigen Streit über die kulturpolitische und militärpolitische Situation hatten. Damals waren Sie noch am Ruder mit dem, ich möchte sagen, dem Herrn Spock von der FDP, Herrn Genscher. Sie wissen schon, der Herr, der die Kreisverkehrspolitik in seiner Partei eingeführt hat, wie ein Zäpfchen, mit der verheerenden Wirkung, dass auch die SPD immer wieder an dem Punkt ankam, wo sie kurz zuvor schon längst gewesen ist. Was haben Sie eigentlich als damaliger Ministerpräsident des Bürgerlandes und Kulturminister des Landes Nordrhein-Westfalen veranstaltet? Was hat man da im Fernsehen immer wiederholt? Die Blechtrommel von Günter Grass. Was hat man da als kulturpolitischen Beitrag gezeigt? Da lag einer drauf, da lag einer drunter. Dann wurde da so hin und her gestaukelt. Ich habe nachgezählt, es waren 58 Mal. Hätten noch 59 Mal sein können. Was ist dabei herausgekommen? Ein Oscar. Eigentlich, Eigentlich waren es ja zwei. Der Film Oscar und David Bennett, der da so als Oscar betitelt und kleinwüchsig mit einer kleinen Blechtrommel, deswegen auch die Blechtrommel, unentwegt herumtrommelt und dabei jedes Mal ein Urgeschrei von sich gab, dass glasverzierte Fenster und Glastüren bersten mussten. Das ist nichts anderes als der Tatbestand der Sachbeschädigung. Sodom und Gomorra. So möchte ich beschreiben, was bis auf den heutigen Tag seine traurige Gültigkeit bewahrt hat. Ich sagte gerade, dass der Film einen Oscar bekommen hat. Für die Regie völlig unverständlich. Für den Schnitt völlig unverständlich. Für die Musik völlig unverständlich. Es war keine drin. Für die Regieassistenz, der Mann war nie an seinem Arbeitsplatz. Wir haben in Bayern damals eine filmische Alternative anzubieten gehabt. Das war der Meister E. unser Pumuckl. Das war eine Sendung, da hat man schon sehr früh in einem laufenden, realen Filmprozess eine Trickfigur eingebaut. Das war der kleine Pumuckl, der zu dem Zeitpunkt, wo er in der ganzen Bundesrepublik Deutschland im Fernsehen gezeigt worden ist, ein wenig schalk, ein wenig kindlich und von den Einfällen urbayerisch, zeigt hier der kleine Pumuckl, was alles in Saubreißen nicht bayerisch ist. Das ist bayerische Gerechtigkeit. Auf unsere Filmserie mit dem Pumuckl haben wir einen Preis bekommen, die Silberne Palme in Cannes. Ganz im Unterschied zu Schlöndorffs Film, bei dem man eigentlich nur auf die Palme gehen kann. Ein ganz, ganz besonders dreistes Beispiel ihrer damals völlig verfehlten Innenpolitik haben es mit dem Fall Mäuseschmuggler bewiesen. Der Anschein bei einer Flugzeuglandung mit Laborversuchsmäusen könne man nichts Böses ahnen, hat mächtig Schaden gelitten. Für ein medizinisches Institut in Niedersachsen hatte man Mäuse aus Malaysia bestellt. Das ist nicht verwerflich. Nur kam dann eines schönen Tages heraus, dass die Mäuse keine gewöhnlichen Mäuse waren. Sie waren gedopt. Vollgestopft mit Kokain, meine Damen und Herren. In Deutschland hat man dann die kleinen Mäuschen geschlachtet und hat aus dem Blut ein Destillat hergestellt. Schönstes und reinstes Kokain. Der Rest war Fusel. Der Rest war Fusel, der übrig blieb. Und der wird als Ochsenblut, jetzt hören Sie gut zu, als Ochsenblut Oppenheimer Nackedeigel handelt. Mit solchem Sodom und Gomorranischen Methoden hat die SPD zwar selbst nichts zu tun, aber sie hat, und das ist das eigentlich Schlimme daran, ihre Hände in den Schoß gelegt und Ave Maria gesungen, wahrscheinlich rückwärts, um zu zeigen, wie gut man das kann. Den Verstand haben sie an der Garderobe abgegeben und den Schlüssel dazu haben sie verlegt. Gute Nacht, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Strauß. Herr Dr. H.C. Franz Josef Strauß. Und grüßen Sie den Erzengel Ariel von mir. Er möge immer schön sauber bleiben und nicht so viel saufen. Meine Damen und Herren, bevor wir gleich zum gemütlichen Teil übergehen, möchte Herr Sohn noch mal kurz einige abschließende Worte an Sie richten. Bitte sehr. Okay. Geht das so? Ja. Danke, sehr freundlich, Hubert. Ja, das weiß doch jeder. Das weiß doch jeder, dass der Bürgermeister und ich uns duzen. Willi bemängelt das jetzt aber nicht hier, nicht? Du bist aber nicht nett zu mir. Hast sie es denn jetzt mehr davon, wenn ich dich sieze? Aber wenn Sie es nicht anders willst, nicht? Herr Weber, kommen Sie doch mal eben. Kommen Sie doch mal. Das ist übrigens hier unser Hausmeister vom Quarkhotel, Herr Weber. Guten Tag. Herr Weber, Sie wissen ja, wir hatten vor nicht allzu langer Zeit einige der alten Lampen an der Decke umgebaut. Ja. Jetzt hängen sie so schön wie ein Quadrat über den Köpfen der Gäste, die damit immer eine schöne und gemütliche Atmosphäre vermitteln. Ja. Die Lampen sind so angebracht, dass sie selbst bei Ausfall einer Lampe immer noch genügend wärmendes Licht auf die Gäste strahlt, nicht? Und so ein allgemeines Wohlbefinden anheimfallen können. Aber was ist denn das, meine Damen und Herren, auf den bedingen Plätzen? Hier vorne, was ist denn das hier? Herr Aufsichtsratsvorsitzender, Herr Stadtberat, ich bin entsetzt. Als Stifter dieses edlen Hotels möchte ich darauf hinweisen, dass Sie Ihre Parkas und Jacken gefährlichst aber an der Garderobe aufzuhängen haben. Was ist das denn für eine entsetzliche Ferkelei? Aber ganz flott den Krempel da an die Garderobe. Ich glaube, ihr spinnt wohl. Da gibt's gar nicht zu lachen. Erst im letzten Jahr hatten wir hier in Deckelsheimer Quarkhotel eine entsetzliche Grippeepidemie. Die ganzen Bazillen, die hier umherschwirren, haben hier lauter Bazillen-Mutterschiefe. Das ist ja schrecklich. Und widerwärtig. Das kann man ja nicht ab. So, das Hubert war schon alles. Du kannst schon wieder weitermachen. Meine Damen und Herren, als einer der letzten Punkte des heutigen Abends darf ich Ihnen nun eine Frau ankündigen, die gar keine ist. Es ist die Frau Elisabeth Everest aus Enschede in Holland, die wir hier einmal recht herzlich begrüßen sollen oder den wir begrüßen sollen, wie auch immer Sie das haben wollen. Ist nämlich ein Mann unter der Kleidung. Ich weiß nicht, wer das ist. Aber das ist auch uninteressant. Frau Everest wird Ihnen nun den echt holländischen Chaka Chaka vortanzen. Frau Everest, bitte. Hallo, Matjes. Hallo, liebe, schlampige Matjes in Deckelsheim. Ik zeg in u goedenavond hier in de wonderbare Quarkhotel, waar de frische vrolijk in de pannen herumspringen, de hühner in de bakoofje in twisten dansen, de hamsters in de kuilkommode in schlitzer lopen. En ik wil nu een klein dansje voorvuren in echt Hollandse tjaka tjaka. In Enschede, tjaka tjaka in Amsterdam, tjaka tjaka in Hengelo, tjaka tjaka in Apeldoorn. Burgemeester, kom hier. Oh, tjaka tjaka tjaka tjaka. Tjaka tjaka in Enschede, tjaka tjaka in Amsterdam, tjaka tjaka in Hengelo. Tjaka tjaka in Apeldoorn. Tjaka tjaka in Enschede. Tjaka tjaka in Amsterdam. Tjaka tjaka in Apeldoorn. Tjaka tjaka in Apeldoorn. Tjus, meine Damen und Herren. Burgemeester. Danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, meine Damen und Herren. Meine lieben Damen und Herren, wir kommen gleich zum gemütlichen Teil, aber für diesen gemütlichen Teil haben wir dann für Sie auch ein kleines Buffet vorbereitet. Ich möchte Sie bei der Gelegenheit darauf aufmerksam machen, dass Sie nicht so viel von dem Zeug sich in den Bauch schlagen sollen. Sonst kriegen Sie nachher so ein komisches Bleiklotzgefühl in der Magenkuhle. Wir wollen ja auch nicht, dass die Ärzte sich wieder an uns überverdienen. Denken Sie dran, ein Arzt, der will, dass sein Patient vollkommen gesund wird, ist kein Arzt. Meine Damen und Herren, bevor gleich das Buffet verdünnt wird, wird Herr Wladimir Horotrip uns noch ein kleines Ständchen auf der Seitenkommode, auch Klavier genannt, darbieten. Das Stück heißt, zufälligerweise, möchte ich sagen, Huldigung an den Sohn, was lustigerweise auch gerade zum Abend passt. Das Stück ist von einem Komponisten namens Arnold Hastal. Opus 1, 2, 3 oder so, Herr Horotrip, bitte sehr. Meine Damen und Herren, Sie hörten der Ehrenbürger der Stadt Deckelsheim, Heinrich Sohn. Sie hörten eine Aufzeichnung vom 22. September 1996. WDR 6